Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ja, sie wollen, was ich wolle, sie können sich erwarten. Ich will fliegen und nie wieder landen. Ja, ich flüchte wieder vor Beamten. Ich geh jetzt schon mal mit Diamanten. Das Leben ist so schön, es gibt nur so viel zu probieren. Und ich liebe diesen Film, auch wenn die manche nicht kapieren. Und wie sehr erledigt ist, diese Platten zu kassieren. Und die Kripo spionieren, wenn wir im KDB spazieren. Ja, ich lieb mein Leben, die Geschäfte laufen glatt. Ich liebe den Geruch von meinem Blond. Ich liebe es, wie die Frauen sich bewegen zu dem Tag. Ich liebe es im Mercedes mit 300 durch die Stadt. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ich liebe es, wenn der Batzen so dick ist, dass ich ihn nicht falten kann, in keine Klammer passt. Mein 500er macht Lärm, weil ich aus der Hut komm. Liebe es, wenn ich mit den Jungs in den Club komm. Ich zahle gar nichts, miese Punani. Balistika wird dann wieder Jiba Hajabi. Liebe so sehr Schmuck, egal woher. AP Rosé, Hauptsache Schweizer Uhrwerk. Kickdown 250, Bonn nach Berlin. Bin von Beobachtungszelle zur President Suite. Was für ein Gefühl, aus dem Knast rauszukommen. Gib mir Rotwein und Cola Lala. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Was mir diese Diebe bringen. iPhone da Zahlmittel gibt's im miese Fisch. Doch nichts gibt es Besseres, wenn ich kurz denk, dass alle Menschen um mich rum Gott sei Dank gesund sind. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen. Ich liebe es, wenn Frauen klatschen im Club mit mir tanzen. Ich liebe es, Tische voller Flaschen, Taschen voller Batzen.